Ist alle kommen, da sie gehen. Nur ein paar, die es fehlen. Der Rest hat den anderen Weg gewählt. Den falschen Weg gewählt. Bist du Freund oder Feind? Verräter oder Held? Wir werden sehen, wohin uns steht, wenn die Welt untergeht. Meine Freundschaft, die ist wahr. Und für mich ist alles klar. Wenn er kommt, dann lass ihn vor. Wir haben schon viele Kämpfe gewonnen. Bist du Freund oder Feind? Verräter oder Held? Wir werden sehen, so wie du stehst, wenn die Welt untergeht. Meine Freundschaft, die ist wahr. Und für mich ist alles klar. Wenn er kommt, dann lass ihn vor. Wir haben schon viele Kämpfe gewonnen. Niemand weiß das so genau. Und wir sind auf den Weg in den Bau. Und sie kriegt das Paradies. Bist du Freund oder Feind? Verräter oder Held? Wir werden sehen, zu wem du stehst. Denn die Welt untergeht. Meine Freundschaft, die ist wahr. Und für mich ist alles klar. Wenn er kommt, dann lass ihn kommen. Wir haben schon viele Kämpfe gewonnen. Bist du Freund oder Feind? Verräter oder Held? Wir werden sehen, zu wem du stehst. Denn die Welt untergeht. Meine Freundschaft, die ist wahr. Und für mich ist alles klar. Wenn er kommt, dann lass ihn kommen. Wir haben schon viele Kämpfe gewonnen. Bist du Freund oder Feind? Verräter oder